Erst nach langer Zeit gab Gott Israel Ruhe vor Feinden. Josua war nun alt. 2. Josua rief alle Israeliten zusammen. Er rief die wichtigen Männer, Richter und Beamten. Er sagte zu ihnen, ich bin jetzt alt. 3. Ihr habt gesehen, was Gott mit diesen Völkern machte. Er besiegte sie vor euch. Gott, euer Gott, hat für euch gekämpft. 4. Ich habe euch das Land dieser Völker gegeben. Es ist euer Besitz. Das Land ist vom Jordan bis zum Meer. Ich habe viele Völker vertrieben. 5. Gott, euer Gott, wird die Völker vertreiben. Dann könnt ihr ihr Land nehmen. Gott hat euch das versprochen. 6. Haltet euch fest an alles, was im Gesetz von Mose steht. Gehorcht den Regeln genau. Weicht nicht davon ab. 7. Mischt euch nicht mit den Völkern, die noch da sind. Sprecht nicht die Namen ihrer Götter aus. Schwört nicht bei ihnen. Betet sie nicht an. 8. Bleibt bei Gott, eurem Gott. Das habt ihr bis heute getan. 9. Gott vertrieb große und starke Völker vor euch. Niemand konnte euch besiegen. Das ist bis heute so. 10. Einer von euch konnte 1000 Feinde vertreiben. Denn Gott, euer Gott, kämpfte für euch. Er hat es euch versprochen. 11. Liebt Gott, euren Gott. Das ist sehr wichtig für euer Leben. 12. Wenn ihr Gott verlasst und euch den anderen Völkern anschließt. Wenn ihr mit ihnen heiratet und euch vermischt. 13. Dann wird Gott diese Völker nicht mehr vertreiben. Sie werden euch Probleme machen. Sie werden euch wehtun. Ihr werdet aus diesem schönen Land verschwinden. Gott, euer Gott, hat euch das Land gegeben. 14. Ich werde bald sterben. Ihr wisst genau, Gott hat euch viel Gutes versprochen. Alles, was Gott versprochen hat, ist wahr geworden. Nichts davon ist falsch geworden. 15. Gott hat seine guten Versprechen gehalten. Genauso wird Gott auch seine Drohungen wahrmachen. Er wird euch aus diesem schönen Land entfernen. Gott, euer Gott, hat euch das Land gegeben. 16. Wenn ihr Gottes Regeln nicht folgt. Wenn ihr andere Götter anbetet. Dann wird Gott sehr zornig sein. Er wird euch schnell aus diesem schönen Land vertreiben. Er hat euch das Land gegeben.